Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht für alle eure Themen. Erster Anrufer, erste Anruferin, das ist Sunny. Stimmt das? Ja, hallo. Eine junge Frau. Ja, hi. Von 19 Jahren alt. Von 19 Jahren. Ganz genau. Sunny, dein Thema. Ja, mein Thema ist zuerst, wollte ich sagen, dass ich finde, dass du ein ganz klasse Kerlchen bist. Und ein Kerlchen? Sendung ganz tolles. Ich danke dir sehr herzlich. Ja. Und jetzt kommen wir zur Sache. Ja, und bevor ich jetzt zu meinem Thema komme, erst wollte ich noch was zu dem Anrufer am Montag sagen, der wegen dem Heiratsantrag. Ja, genau. Ja, ich hätte eine tolle Idee für den. Daniel, ne, war das. Ja, und zwar sollte der mal so übers Wochenende mit dir nach Venedig fahren und dann bei einer ganz romantischen Gondelfahrt einen schönen Heiratsantrag machen. Ist schön, aber doch auch traditionell, ne? Genau, und? Er wollte es doch schön haben. Ja, aber er wollte ja was ganz Ausgefallenes haben. Venedig und Gondelfahrt, das... macht ja heute fast jeder, ne? Nein, natürlich nicht. Ist eine schöne Idee, vielleicht hört Daniel zu und vielleicht inspiriert ihn das, sowas zu machen oder vielleicht was Ähnliches. Ja, vielleicht. Ne, vielleicht. So, meine Liebe, jetzt aber. Ja, also mein Thema ist, meine Freundin, meine beste Freundin, will von mir plötzlich mehr als nur Freundschaft. Pfui. Ja, leider. Nein, das war jetzt natürlich scherzhaft gemeint. Wie heißt denn die beste Freundin? Nee, was? müssen wir gar nicht sagen. Also die beste Freundin. Wie lange bist du mit ihr befreundet? Seit ich 16 bin. Seit du 16 bist, also seit 3 Jahren. Mhm. So richtig super enge Freundinnen, die gemeinsam aufs Damenklo gehen, gemeinsam sich schminken. Nein, so weit geht's Freundin. Aber Frauen gehen da immer gern zusammen aufs Klo. Nein, da bin ich nicht so für. Nee, ich frage mich ja immer, warum gehen Frauen zusammen aufs Klo? Frag ich mich auch. Ne, und was haben die so lange vorm Spiegel zu bereden? Mhm. Wir Männer gehen da ganz cool pinkeln und zack, zack, raus sind wir wieder, ne? Okay, also so eine ist es nicht, aber trotzdem eine Busenfreundin, kann man ja, so sagen. So ähnlich. Ihr habt alles miteinander beredet bisher, alles gemeinsam gemacht. Habt ihr auch über eure Männergeschichten gesprochen? Ja, haben wir. Das auch. Hast du einen Mann im Moment? Ich habe einen Partner, ja. Du hast einen Partner. Wie lange schon? Seit 2 Jahren. Eine feste Beziehung? Ganz genau. Und sie auch? Sie auch, seit einem Jahr. Seit einem Jahr, feste Beziehung. Mann, und wie hat sie bisher diese Beziehung dir geschildert, als eine... gute, innige Beziehung? Eigentlich schon, ja. So, und was ist jetzt passiert, dass du dieses bemerkt hast? Sie will mehr von mir. Ja, angefangen hat das ja, die ist immer zu mir gekommen, hat immer mich umarmt und einfach immer Arm um mich gelegt, hat mir gesagt, wie süß ich doch sei und so. Ist dann auch okay? Ja, ja? Hab ich mir auch gedacht, naja, gut. Aber eines Tages dann, als sie angefangen hat, sie mich gefragt, sag mal, warst du eigentlich schon mal in ein Mädchen verliebt? Da sage ich, nein. Wieso? Du etwa? Ja, irgendwie schon. Ich so, oh Gott, wer ist es denn? Sie so, ach, ist gar nicht wichtig. Naja, hab ich mir gedacht, na gut, ich bin's nicht. Naja, aber jetzt vor 3 Tagen, war schon mal bei ihr, war schon später am Abend, ist sie baden gegangen. Plötzlich kam sie dann, als sie fertig war, raus, hat aber nichts angehabt, ne? Hat sie sich auf ihr Bett gelegt und habe ich gesagt, ja, jetzt zieh doch mal was an. Ich hab gesagt, nö, warum? Warum sollte ich? Vielleicht holst du eine Erkältung oder so. Aber nein, hat sie angefangen, ich soll mal zu ihr herkommen. Ich so, wieso das denn? Sie so, ja, da hat sie mir erstmals da eröffnet, dass ich diejenige bin, auf die sie scharf ist. Sehr apart, während sie nackt vor dir lag. Ja, ganz genau. Ja, und was hast du da gesagt? Ich war sprachlos. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Aber irgendwas hast du bestimmt gemacht oder gesagt, oder? Ja, ich habe dir gesagt, also hör mal zu, dass wir das gleich abklären können. Also eigentlich wollte ich erst abhauen schnell, aber bringt auch nichts. Habe ich dir gesagt, hör mal, also das mit uns funktioniert nicht, weil ich bin weder lesbisch noch bisexuell oder so, ne? Und naja, das muss ich eben verstehen. Und ich weiß nicht, warum gerade ich? Warum gerade du? Wahrscheinlich, weil du eine super nette junge Frau bist. Ja, schon, und aber... anziehend wirkst auf dieses Mädel. Und ja, aber ich verstehe das nicht. Und du die beste Freundin bist. Und es dann vielleicht sogar naheliegt, dass man dann auch noch mehr will, wenn man sich schon so gut mit jemandem versteht, dass man die körperliche Ebene dann auch noch haben möchte. So ist das zu erklären, Sunny. Ja, natürlich, das verstehe ich ja schon, aber ich frage mich, die hat die ganze Zeit immer, ist nur auf Männerschaft gewesen und plötzlich das mit mir, ich verstehe das gar nicht, wie es plötzlich kam. Wie alt ist sie in deinem Alter? Was? Ist sie auch in deinem Alter? Ja, die ist auch 19. Naja, kann ja sein, ich meine, das ist ja ein Alter, wo man auch viel, wo viel sich entwickelt in einem, wo man viel entdeckt an sich, dass das eben jetzt so hochgekommen ist, so rausgekommen ist bei ihr. Du bist dir für dich ganz sicher, ich, Sunny, bin eine hundertprozentige Heterosocke. Ganz genau. Ganz sicher. Mhm. Also, dir kann man eine Frau auf den Bauch binden, da tut sich gar nichts. Nein, absolut. Nein. Also, Frauenfreundschaften, okay, aber nicht angrapschen und kein Sex oder sowas. Nein, auf keinen Fall. Definitiv. So, dann ist der Fall ja klar. Das hast du ihr ja auch so gesagt, ne? Ja, natürlich, aber das ist ja egal, die macht mich trotzdem weiter an. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich mit der umgehe. Dann musst du sie in die Schranken, in die Grenzen weisen. Und wenn das nichts nutzt, dann musst du es eben so hart machen, dass du androhst, die Freundschaft zu kündigen. Ja, das habe ich auch schon. Also ich meine, das muss sie ja dann auch respektieren. Wenn du nun mal nicht so gestrickt bist, bist du es nicht. Und entweder will sie weiter eine gute Freundschaft mit dir haben, oder sie sagt, okay, es geht eben gar nichts mit uns beiden. Ja, dann musst du resolut jetzt sein. Ja, aber das Blöde ist, wenn ich dir als Freundin verliere, da habe ich keine beste Freundin mehr. Weil ich bin sonst nur mit Kerls befreundet, weil ich mir dann einfach besser auskomme. Hm. Aber das ist dann auch blöd. Wem soll ich dann die Männergeschichten ganz gut erzählen? Aber es geht eben nicht alles, ne? Ja, du willst sie nicht als Sexualpartnerin haben. Nein. So, damit ist für dich klar, was du möchtest. Wenn sie darauf nicht eingeht, gibt es nur noch die Möglichkeit der gänzlichen Trennung. Mehr kann man nicht machen. Aber vielleicht, wenn sie das wirklich so kapiert und der Ernst der Lage ihr auch klar ist, vielleicht geht sie dann wieder einen Schritt zurück und sagt, okay, behalten wir es, belassen wir es bei der guten Freundschaft. Aber du musst da hart auftreten, sonst funktioniert das nicht, Sunny. Hm. Ja. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht nützt es was, wenn ich das ihrem Freund mal erzähle. Nein, ach nee, dann bringst du die Beziehung da vielleicht noch durcheinander. Nein, glaube ich nicht. Na, also ich glaube schon, wenn du ihrem Freund erzählst, dass sie in dich verknallt ist, das würde mich als Freund nun ehrlich gesagt sehr irritieren und durcheinander bringen. Ja, das regel mal mit ihr. Das ist, glaube ich, der korrektere Weg. Meinst du? Finde ich, ja. Viel Glück. Ja, okay, danke schön. Tschüss, Honey. Ciao. Tschüss. Ciao, wo sagt man denn sowas? 50 Jahre alt. Rudolf, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Eine tiefe Männerstimme. Jo? Ja, okay. Gut, ja, vielleicht altersbedingt. Nein. Jedenfalls, ich sag einfach mal, du bist kein klasse Kerlchen, wie die Vorsprecherin hier gerade anfangs gesagt hat. Ja, das Kerlchen gefiel mir auch nicht so gut. Schlagmann an. So will ich euch. Einsatz in der Sendung, machst du ganz toll. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Rudolf. Mein Thema. Ja, genau. Durch meinen Hund bin ich vom Rauchen abgekommen. Sag bloß. Und das versteht erstmal keiner. Nee, keiner. Ich sehe schon, dass morgen alle sich Hunde kaufen. Das wäre eine Idee, ne? Was ist es denn für ein süßer kleiner Hund? Ja, er ist klein. Mhm. Das ist schon richtig. Aber so ein Kampfhund, so ein kleiner? Nein, kein Kampfhund. Er ist lebhaft, er war lebhaft. Aber warum er heute nicht mehr so lebhaft ist, das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr rauche. Er musste sich einer schweren Operation unterziehen. Mhm. Und während dieser Operation habe ich ihm von zu Hause aus rüber in die Tierklinik versprochen. Und ich war starker Raucher. Mhm. 50, 60 Zigaretten am Tag. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist viel, ja. Kann ich das nicht drauf auszubringen. Ich dann ihm, ja, wie gesagt, versprochen, wenn du gesund wirst, Barry, so heißt er. Barry. Dann höre ich auf zu rauchen. Und dann hat er gesagt, wow, ich werde gesund und du hörst auf zu rauchen. Ja, das habe ich ja nicht gehört. Sag mir doch mal die Rasse, was für eine Rasse er ist. Das Problem war, oder ich hatte andere Probleme noch zu der Zeit, das war vorher ja im Frühjahr. Ich bin jetzt mal ganz penetrant, Rudolf. Sag mir bitte erstmal noch die Rasse. Die Rasse, das ist ein Yorkshire Terrier. Ah ja, gut, dann sind wir schon mal alle zufrieden. Aber ein großer, nicht die kleinen. Es ist also keine Daisy Mooshammer. Genau. Das sagt er was. Ja, wem nicht? Also ich vermute mal so einen halben Meter hoch. Natürlich nicht. Nein, so groß ist er auch nicht. Aber also nicht so ein Mini-Yorkie, sondern also eben mittelgroß. Die größere Version eines Yorkshire Terriers. Wie lange war denn jetzt der arme Barry im Tierkrankenhaus? 10 Tage. 10 Tage. Ja, und ich durfte ihn auch, oder ich sollte ihn nicht besuchen, damit er nicht durch mich, durch meine Person abgelenkt wurde. Was war denn das für eine schwere Operation? Das war, das hat sich zum, unterm Strich herausgestellt als Bandscheibenvorfall. Der Arme. Ja, das kann man sagen. Und zwar, da war das dreifach. Das heißt, es ging also über 4 Wirbel. Und bei der OP hat man dann auch noch festgestellt, dass er da noch Blutergüsse hatte. Es war also schon etwas komplizierter. Das ist ja bei Menschen eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Ich vermute bei Tieren, bei Hunden auch. Ich nehme es an, ja. Wie alt ist er denn? Er wird jetzt 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Menschenjahre. 6 Menschenjahre. Das ist, ja, ich rechne nicht mit Hundenjahren. Das halte ich nicht für relevant. Man muss es, für, ich glaube, bei Hundejahren mal 7 rechnen, ne? Oder so. Das heißt es, ja. So, jetzt war der. Das haut irgendwo vorne und hinten nicht hin, wenn man das so richtig nachrechnet. So, jetzt wurde er gesund. Und darüber warst du so froh, dass du wirklich so viel Disziplin hattest und hast gesagt, ich höre von heute auf morgen auf zu rauchen. Ja, und ich habe es nicht eingehalten. Ach, du hast es nicht eingehalten? Ja, Moment, jetzt kommt aber. Ja gut, ich hatte da noch andere. Ich hatte einige Probleme vorher ja, im Frühjahr, im Sommer rein. Und dann gab es im Fernsehen, ich gucke schon mal Talksendungen. Ich höre deine, sofern ich nicht abends früh einschlafe. Eigentlich fast immer deine Sendung oder sehe sie. Und ja, jedenfalls, da gab es dann ein Thema, heute löse ich mein Versprechen ein. Und darauf habe ich mich spontan gemeldet und bin dann auch eingeladen worden zu dieser Sendung. Bei wem war es denn, wenn wir mal ich habe das jetzt bewusst nicht gesagt, doch. Darf ich das sagen? Ja, klar, gerne. Ja, das war bei Sat.1, bei Sonja. Bei Sonja. Ja, und die Redaktion, ich wurde euch gefragt, meinst du das denn wirklich ernst? Wir gehen eigentlich davon aus, da wird von Menschen zu Menschen ein Versprechen eingehalten. Und du willst jetzt mit einem Hund kommen? Das war ja erstmal unverständlich. Ne? Aber man hat mich eingeladen. Und ja, und wie so eine Sendung dann abläuft. Und er war natürlich dabei. Ne? Und ja, und ich habe es dann da ihm und natürlich der Sonja gegenüber. Und vor Millionen von Menschen? Genau. Also er saß, Barry saß vor dir und du hast gesagt... Ja, so wie man das kennt. Ne? Barry, jetzt löse ich das Versprechen ein. Ja, richtig. Und seitdem, ich hatte vorher noch im Gästeraum einige Zigaretten geraucht. Und die letzte Packung, die ich noch in der Tasche hatte, die habe ich dann Sonja übergeben mit meinem Feuerzeug. Und so, und jetzt ist Schluss. So, das war vorgesehen. Das war dann auch... Das Ende meiner Rauchkarriere. Bis heute? Bis heute. Ach so, ich dachte, du bist jetzt dem dann doch wieder untreu. Nee, nee, da nicht mehr. Ich war untreu geworden bis zu der Sendung. Ich verstehe. Nachdem er aus dem Krankenhaus rauskam, bis zu der Fernsehsendung. Da hast du dann doch wieder untreu. Jetzt verstehe ich. Ja? Und, aber immerhin, das sind jetzt wie viele Monate? Das war anders für mich, dass ich überhaupt gesagt habe, Mensch, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass man mich da einlädt. Ja. Wie viele Monate bist du jetzt trocken? Dass die Aufzeichnung war Mitte September. Das ist doch wunderbar. Also 99. Das ist doch wunderbar. Das sind 7 Monate. Geht's Barry auch gut? Ja, der ist jetzt auch kein passiver Raucher mehr. Genau, Hunde rauchen ja auch passiv. Ja, und das habe ich auch... Ein großes neues Thema gemacht, übrigens, Weil die Raucher, die Haustiere haben, die sollten auch daran denken, dass die Tiere ja passive Raucher sind. Genau, die Papageien... Ja, alle, ne? Ja klar. Goldfische. Hunde, Katzen, alle. Vögel, Papageien, Wellensittiche etc. Ich freue mich, dass das so gelaufen ist. Und wir freuen uns, dass Barry gesund ist. Wir freuen uns, dass du nicht mehr rauchst. Und dass das Schicksal eine solche Wendung genommen hat. Ja, und ne? Mein Geldbeutel, der spürt es auch positiv. Jetzt kriegt der Barry sicher ab und zu mal ein Leckerchen. Leckerwürstchen. Sowieso. Ja. Ja. Wenn der wüsste, was er da angestellt hat. Ne? Ja, mir wäre es zwar lieber gewesen, er hätte es nicht über sich ergehen lassen. Natürlich, natürlich. Aber vielleicht hat er es auch was Positives. Oder ein gewisses Positives hat er doch auch gehabt. Schön, dass du es uns erzählt hast. Und weiterhin alles Gute, Olaf. Ja, wünsche ich dir auch. Danke sehr. Ja? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unsere Telefonnummer 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer, wenn ihr mir faxen wollt. 0800 5678 110. Benny ist jetzt dran. 21. Hallo Domian. Hallo Benny. Nochmal ein großes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Also, die hat mir wirklich sehr gefallen. Ich habe erst vor kurzem damit angefangen zu gucken, weil mein Kollege mich drauf gebracht hat. Ja. Ja, und der hat mir auch mal gesagt, ruf doch mal an wegen deiner Bundeswehrgeschichte, ne? Weil die sind mich wirklich am Hänseln und so. Ich habe, also, ich arbeite als Tanzlehrer. Was? Als Tanzlehrer. Als Tanzlehrer. Hallo? Ja? Noch dran? Ja, jetzt flog die Hörer. Ich höre dich sehr schlecht, Domian. Ja, ich höre dich aber sehr gut und ich glaube, das wird sich gleich aufbauen. Also ja. du arbeitest im Hauptberuf als Tanzlehrer? Ja, im Moment ja. So, bei dir kann man so alles lernen. Cha-cha-cha. Rumba, genau, alles mögliche. Rumba. Mit 21 schon? Ich hatte damals einen Tanzlehrer, das war ein ganz alter Knochen. Bitte? Ich hatte damals einen Tanzlehrer, als ich zur Tanzschule in Gummersbach gegangen bin, war ich 14, da war das ein ganz alter Knochen. Ja, also wir sind eine sehr moderne Tanzschule und also hier zählt es mehr auf Jugendliche als Erwachsene. Ich meine, Erwachsene haben auch sehr viele, aber wir bauen mehr auf Jugendliche auf. Ne? Ehe du das jetzt weitererzählst, kurze Frage vorher noch, ist das ein Ausbildungsberuf? Das ist ein Ausbildungsberuf. Wie viele Jahre muss man da lernen? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Das ist eine lange Ausbildungszeit. Ja, sehr lange. Und hart, ne? Und hart. Mit 17 Jahren hast du gesagt, oder ich will Tanzlehrer werden. Ja, genau, mit 16 schon. Und geht man da auch zur Berufsschule so ganz normal? Ja, das ist so Blockunterricht jeweils. Mhm. Und die Bücher sind alle auf Englisch. Also sehr mühsam alles? Bitte? Alles sehr mühsam dann zu lernen. Ja, alles auf Englisch, also ist nichts auf Deutsch. Auch die ganze Ausbildung ist auf Englisch, weil das ist ja ein englischer Beruf, kann man so sagen. Ein englischer Beruf? Weil das ist in Deutschland auch nicht ganz raus. Und daher jetzt das erst vor kurzem so... Als anerkannter Beruf. So. Genau, Beruf jetzt. Ne? Kann man bei dir auch so klassische Sachen lernen, so wie Walzer? Walzer, Tango? Walzer, ja, Wiener Walzer. Das geht alles. Geht alles, ja. Ein ganz junger Tanzlehrer. Und dieser junge Tanzlehrer ist im Moment bei der Bundeswehr. Ich komme jetzt zur Bundeswehr in 3 Wochen. Ach so. Und meine Freunde sind nicht nur am Hänseln. Warum? Bitte? Warum? Ja, die haben zu mir gesagt, ja... Zum Beispiel so, ja, Benjamin, hör mal zu, wenn du jetzt in die Bundeswehr kommst, das sind halt harte Knochen und so. Och. Und die werden dich hänseln, wenn du zu denen sagst, du bist Tanzlehrer, dann werden sie, ach, guck mal, so ein Tanzfufi und so was, ne? Und ich habe auch schon mit meiner Freundin darüber geredet, die hat sich nur kaputt gelernt und gesagt, ach komm, die ärgern dich nur und so. Also Benni, ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich den Top-Körper hast gegenüber den meisten anderen Jungs, die jetzt auch zur Bundeswehr gehen. Du bist ja perfekt trainiert wahrscheinlich. Ja, nicht perfekt trainiert. Ja, aber schon so, sehr. Und eine hervorragende Kondition wirst du haben. Die steckst du doch mit links in die Tasche. Ja, das sind doch nicht nur harte Jungs. Ich sowieso, aber ich habe solche Waschlappen schon kennengelernt, die bei der Bundeswehr waren. Ja. Also, da mach dir mal keine Sorge. Ne, also ich mache mir in dem Sinne keine Sorgen. Nur halt, bei mir ist das so, ich bin sehr impulsiv. Ne? Hm. Wenn ich mich da jetzt anfange zu ärgern, ne, dann mache ich da bestimmt Ärger oder Stunk und dann lassen die mich nie Wochenende raus oder so. Würde ich mir die ganze Zeit nur Watte schieben. Nein, würde ich mir jetzt von vornherein überhaupt keine Gedanken machen. Nein, das hängt von solchen Zufällen ab, mit wem du da zusammenkommst und vielleicht sind das wirklich ganz tolle, nette Jungs, mit denen du vielleicht dann auch in der Stube sein wirst. Ja. Nee, das sind nicht alles nur Prolls und Assis, die zur Bundeswehr gehen. Meinst du? Nein, wirklich nicht. Ich bin ja auch kein Deutscher, ne? Ich bin ja auch Ausländer, ich habe halt nur einen deutschen Pass. Woher kommt die Familie? Ich bin Marokkaner. Marokkaner. Also normaler, ja. Ja. Und ich bin auch ziemlich dunkel, ne? Schwarze Haare, kurz. Mhm. Und da denken sie, ich weiß nicht, also mir hat man viel gesagt, so in der Bundeswehr ist das noch so mit Rechtsradikalen und so. Und ich meine, da mache ich mir keine Sorgen oder so. Nee, halte ich auch für übertrieben. Solche Sachen mag es auch in der Bundeswehr geben, wie es sie aber in allen gesellschaftlichen Strukturen und Schichten gibt. Und wenn dann bei der Bundeswehr mal was passiert, wird das alles gleich so hoch gepusht. Also die Bundeswehr ist nun wirklich nicht ein Haufen von Rechtsradikalen. Da würden wir der Bundeswehr und den Jungs extrem Unrecht tun, wirklich. Ja, ich höre nicht auf andere oder so. Mhm. Ich meine, ich werde meine Erfahrungen jetzt sammeln in der Bundeswehr. Mhm. Und ich habe schon, wie gesagt, mit meiner Freundin schon darüber geredet. Die hat auch gesagt, mach dir keine Sorgen und so. Mein Papa war auch in der Bundeswehr und er hat gesagt, er ist ganz locker und das werde ich schon durchstehen. Nur halt, das Problem ist, ne, mit dem Hänseln. Ne, ich lasse mich nicht gerne hänseln. Es könnte natürlich sein, dass wenn du auf irgendeinen Idioten triffst, von wegen so Tanzlehrer, das hat ja auch oft sowas Schwules, ne? Ja. Ne? Wir haben bei uns in Tanzschule absolut keine Schwule. Wir haben auch nichts gegen Schwule, absolut nicht. Ja. Weil in Tanzszene gibt es sehr viele Schwule. Ja, klar. Die berühmtesten Tänzer waren oder sind schwul, ne? Genau, glaube ich auch. Ja. Gott sei Dank bin ich nicht berühmt, dein Tänzer. Also wenn ihr keine Sorge, ich glaube, das wird schon gut gehen mit der Bundeswehr. Ja, ich war lange befreundet mit einem türkisch-stämmigen jungen Mann, der aber auch einen deutschen Pass hat, in Deutschland geboren ist. Und der hatte überhaupt keine Probleme, sah auch ein bisschen südländisch aus und hatte auch einen türkisch klingenden Namen. Hat die besten Erfahrungen in der Bundeswehr gemacht. Ja. Kann natürlich auch anders sein, aber generell, glaube ich, läuft das gut. Ja, aber der war ja kein Tanzlehrer, ne? Nee, Tanzlehrer war du nicht, nee. Dann bringst du den, du kannst sie doch vielleicht auch gewinnen, dann bringst du den Jungs einfach irgendwelche geilen Tänze bei. Dann können die zu Hause auftrumpfen bei ihren Bräuten, wenn die wieder nach Hause kommen. Ja, das Problem ist, Domian, ich weiß nicht, weil ich bin jetzt da zu den Fältigern gekommen, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, das sind bestimmt so riesen Klopse, ich weiß nicht, ob ich den Tanzen beibringen kann. Und ich bin also nämlich, ich bin 1,75, wiege 64 Kilo. Ja, dann spielst du den weiblichen Part und die sind halt die Jungs und dann bringst du es denen bei. Das wird ein Spaß. Die Fältiger lernen tanzen bei Benny. Sehr, sehr spaßig. Ich meine, ich habe ja auch Selbstverteidigung. Also ich habe auch Kampfsport gemacht, auch professionell. Also nicht jetzt gesagt professionell, ich bin auch auf deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und so gewesen. Und also Benny, ich glaube, du bist hart genug für die Bundeswehr. Ich hoffe. Wir sind guter Dinge und ich wünsche toi toi toi. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke, tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr immer noch oder wieder mal, so ist das ja heutzutage, auf der Suche nach eurem Traumpartner oder eurer Traumfrau sein solltet, ich könnte euch vielleicht dabei helfen. Ihr müsst dann aber auch einiges tun. Ihr müsst eine Videokassette anfertigen, eine VHS-Kassette. Und auf dieser VHS-Kassette müsstet ihr euch in den schönsten Farben darstellen, erzählt über euch an einem Ort, den ihr sehr gerne habt, euer Bett, euer Sofa, eure Badewanne, was auch immer. Und erzählt in diesem Video auch, wie ihr euch euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin vorstellt. Das Ganze darf aber nicht länger sein als 60 Sekunden, also eine Minute. Man kriegt, wundert euch, man kriegt in einer Minute sehr viel unter und man kann in einer Minute auch sehr viel sagen. Dann schickt ihr mir bitte dieses Video und nächsten Monat im Mai gibt es ja eine große Aktion. Diese Aktion heißt Domian bringt Liebe. Wir senden die interessantesten, die schönsten Videos. Und vielleicht tut sich dann was und vielleicht können wir euch oder kann ich euch unter die Haube bringen oder euch zu eurem großen Glück verhelfen. Schickt bitte diese Kassette, wenn ihr mitmachen wollt, an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Stichwort Domian bringt Liebe, 50600 Köln, Einsendeschluss 4. Mai 2000. Weiter geht's mit Kerstin und Kerstin ist 24 Jahre alt. Hallo? Hallo. Kerstin. Ja, hallo, grüß dich. Schönen guten Morgen, dein Thema. Ja, mein Thema. Ich habe ein bisschen sehr Schwieriges und zwar, wie soll ich jetzt anfangen? Irgendwo. Ich hatte einen sehr guten Freund, beziehungsweise mein Freund, mit dem ich zusammen bin. Und das war ein guter Kumpel von uns, ne? Und der war Fotograf. Hauptberuflich. Und das hat er nebenberuflich dann noch weitergeführt. Moment, war das jetzt dein Freund oder ein guter Kumpel von dir? Nein, nein, das war ein guter Kumpel. Über den du jetzt redest? Genau, genau. Und ich dachte so zu ihm, ach du Mensch, es ist kurz vor Weihnachten, ich hätte ja mal eine Idee, so, da könntest du mich mal in Dessous fotografieren. Mhm. Ja. Ja, eine schöne Idee. Ja, und das habe ich auch schön eingerahmt, habe das meinem Freund zu Weihnachten geschenkt und der hat sich darüber wahnsinnig gefreut. Ne? Und er hat nicht gefragt, wer hat die Fotos gemacht? Ja, ja, das hat er gefragt. Dann habe ich gesagt, das war halt der und der. Ja. Ach, alles klar, gut, schön. Ja. Ja? Das war halt auch eine Vertrauenssache irgendwo. Mhm. Er hatte auch die ganze Ausrüstung, also ein normaler Fotograf hätte es besser auch nicht hingekriegt. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und vor ein paar Tagen gehe ich bei mir durch die Stadt und da trifft mich eine Bekannte an und sagt, Mensch, du, sag mal, Kerstin, machst du denn nebenbei noch Geld? Sag ich, wie bitte? Nein, ich bin ja Sozialhilfeempfänger auch, ne? Und das darf ich ja nicht. Ne? Und er sagt, warum? Na, ich hab dich im Internet gesehen. Ach, sag ich, bitte? Ach, ja, das seit wann machst du Pornoszenen und lautes so Zeug? Ne? Und da ist mir natürlich der Kragen geplatzt, also weil ich auf 180 bin zu demjenigen hin, der das gemacht hat. Mhm. Der ja ein alter Freund von dir ist. Ja, ne? Der ein guter und immer noch war eigentlich auch, ne? Und hab mein sämtliches Fotomaterial alles von ihm gekriegt. Und auf einmal legte mir noch eine CD-ROM hin und sagt, da sind die ganzen Bilder drauf gespeichert und die vernichte ich jetzt vor deinen Augen und die Vernichtung kannst du dann alles mit nach Hause nehmen. Mhm. Das habe ich alles mit nach Hause genommen. Da war auch der Umschlag dabei von dem Fotolabor, wo er das alles entwickeln lassen hat. Ja? Hör mal, hast du ihn denn nicht darauf angesprochen, dass er dieses schon ins Internet eingespeist hat? Ja, ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, das würde er nicht machen, das macht er nicht. Also er hat es komplett abgeleugnet. Mhm. Und ich habe praktisch gute Miene zum bösen Spiel gemacht, nur dass ich meine Fotos kriege. Mhm. Ja, weil er hat ja negative noch gehabt. Mhm. Ja? Und ja, ich habe das dann alles bekommen und bin dann nach Hause und bin umgehend gleich zur Polizei. Mhm. Und auf der Polizei Na, die haben sich erstmal natürlich ein bisschen alle gegenseitig blöd angeguckt. Ich wollte eigentlich eine Vertrauensperson und dann haben die gesagt, sagen Sie bitte ihr Zeug, weil wir sind alle Polizisten, wir können Ihnen alle helfen. Mhm. Ja, jetzt haben sie sich alle lustig noch gemacht über mich. Ich meine, ich habe irgendwo, ich habe die totalen Komplexe, ne? Mhm. Und das wieso haben die sich so lustig? Man wollte die erstmal die Fotos alle angucken, oder wie? Nein, ich habe ja keine Fotos, die Fotos habe ich zu Hause, ne? Mhm. So, aber ich bin auf die Polizei und habe denjenigen angezeigt, weil der damit Schindluder im Internet betreibt. Mhm. Also du hast ihm nicht geglaubt, dass er es nicht eingespeist hat? Ja, genau. So, und ich war halt deswegen auch auf der Polizei und da haben die halt meine Akten aufgenommen und mein ganzes Zeug und dann gesagt, sie rufen mich im nächsten Tag, also am nächsten Tag zurück. Ja. Beziehungsweise die Kriminalpolizei, das hat weitergeleitet. Der Tag war heute. Ich habe heute von dem, also ich habe heute überhaupt nichts von der Polizei irgendwie gehört oder gar nichts, ne? Mhm. Und das, da war ich natürlich so sauer und alles. Ja, und heute treffe ich wieder eine Bekannte in der Stadt, beziehungsweise Männer, die mich ansprechen, ja, in Kneipen hier in deiner Stadt werden Fotos von dir verkauft. Und vor allen Dingen, das sind ja auch manipulierte Fotos, also sprich Fotomontage, ne? Also die sind noch viel härter als die du gemacht hast. Das sind richtige Pornobilder. Genau. Mit deinem Gesicht aber. Genau, und ich habe auch von einem erfahren, dass einer, weil ich habe eine Tätowierung am rechten Oberarm, und da hat einer gesagt, deswegen haben hat mein Kumpel die Fotos ausgetauscht. Dieses hast du heute? Ich meine, ich bin zwar von der Figur her hübsch und alles und auch vom Kopf her, ich meine, mir rennen sie schamweise in der, dass ich auch schon Polizei gerufen bin ich von überzeugt, dass die Männer dir... Das wird schamlos ausgenutzt. Ja, das hast du jetzt heute erfahren, dass diese Fotos verkauft werden. Genau. Die Polizei hat sich heute, obwohl sie es versprochen hat, nicht gemeldet bei dir. Nein, und da war ich dann nochmal drüben und dann kam ein Polizist so frech irgendwo, ne, so. Ich bin mir vorgekommen, als wenn ich eine Prostituierte wäre. Also, entschuldige bitte, aber es ist echt so, das ist so erniedrigt. Mhm. Dann sagt er wortwörtlich zu mir, ja, was machen Sie so einen Scheiß? Mhm. Und dann sage ich, passen Sie mal auf, junger Mann, ich habe das nicht mit Absicht gemacht, ne? Der hat von mir auch Geld dafür gekriegt und alles, ne? Und na gut, aber ich kann ja dafür nichts, weil er hat ja normalerweise gar nicht die Genehmigung. Mhm. Und wenn einer auf CD-ROM sowas brennt, ist das sogar noch illegal. Also es ist, weil er keine Gewerbegenehmigung es scheint ja was dran zu sein, weil mehrere Leute dich darauf angesprochen haben. Eben. Und das ist ja nicht nur mir passiert, das sind sämtlichen anderen Frauen auch passiert, das weiß ich, dass er mehrere fotografiert hat. Mhm. Ja? Und das so, du hast es auch. Ja. Warte mal ganz kurz. Das Kuriose daran ist ja, ich habe wahnsinnige panische Angst, in Coburg rumzulaufen. Entschuldigung, das habe ich natürlich gesagt, das ist mir jetzt, ach egal, ich stehe dazu, es ist eh schon genug, ne? Aber ich sag mal, ich habe auch irgendwo Hemmung, mich vor meinem eigenen Freund manchmal auszuziehen. Weiß denn dein Freund jetzt von dieser ganzen... Ja, und der steht auch total hinter mir, ne? Also, insofern ist das ja schon mal ein guter Schritt, den du unternimmst. Du gehst jetzt hier auch über unsere Sendung in die Öffentlichkeit und stellst das Ganze auch klar. Du hast ihn nur angezeigt schon. Ja. Und wenn er jetzt Fernsehen sieht, wird er das auch jetzt wahrscheinlich erst mitkriegen, weil vielleicht ich bis jetzt meinen Mund gehalten. Das ist mir auch egal. Ne? Ja, Kerstin, vielleicht wäre auch das Klügste, wenn die Polizei sich, ich kann es nicht beurteilen, da angeblich auch schon so seltsam verhalten hat, wenn du das Ganze einem Rechtsanwalt noch übergibst. Ja, das mache ich sowieso, weil ich habe erst eine Scheidung hinter mir, ich habe mit Rechtsanwälten schon genug zu tun. Das heißt, du kennst dich ja aus, weißt, wie du es anstellst und was ist. Üble Geschichte, ne? Das heißt, dass man eigentlich auch kein... Ich jetzt öffentlich auch in der Öffentlichkeit sagen, Mädels, passt auf, egal wer euch fotografiert, lasst das wirklich professionell. Lasst euch nie in Dessous fotografieren. Ja, das ist der Hammer. Das ist das einzigste Geschäft, das ist ja das Traurige, ist nur noch der Sex, was boomt. Mhm. Ne? Das ist so traurig. Also, wir hoffen, dass du dein Recht bekommst und dass diese Bilder wie auch immer vom Markt verschwinden werden. Mhm. Und ich hätte noch eine Bitte. Würdest du mein Autogramm schicken? Bitte tagsüber diese Nummer hier anrufen. Okay. Dann kriegt ihr sofort ein Autogramm und alles funktioniert. Und ich danke dir nochmal recht schön. Und alles Gute. Schöne Grüße auch an die Redaktion. Machen wir. Tschüss. Tschüss. Jutta, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Jutta. Du hast mich angerufen. Ja, ich habe dich angerufen. Und du weinst gerade, dir geht es gar nicht gut. Nein. Was ist denn los, Jutta? Ja, mein Sohn hat ein bisschen Scheiße gebaut, der war in der JVA Wuppertal. Ja. Und jetzt habe ich ihn gestern noch besucht. Und da sagte er mir, der Rechtsanwalt hat ihn Hoffnung jetzt gemacht, dass er jetzt bald rauskommt und alles. Mhm. Und jetzt war heute Mittag der Gefängnispfarrer da und hat sich gesagt, mein Sohn hat sich aufgehangen heute Nacht. Ich krass, kapier das noch nicht. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Gestern. Hast du auch mit ihm gesprochen? Ich habe mit ihm gesprochen gestern. Mhm. Und er war so zuversichtlich, so voller guter Dinge. Mhm. Und er war doch erst 17. Der hat noch gar nicht gelebt. Hat der Gefängnisfahrer irgendetwas erzählt? Hat er vielleicht eine Nachricht hinterlassen, einen Brief, irgendwas? Der hat einen Brief hinterlassen, aber nicht an mich, irgendwie ganz chaotisch, als wenn er nicht bei Sinn wäre, mein Sohn, so ganz komischen. Und der Gefängnisfahrer sagte mir auch, er hat ihn selber nicht gesehen, weil die Staatsanwaltschaft hat ihn direkt einkassiert, weil da eine Obduktion gemacht wird, so wie er mir sagte, bei solchen Dingen immer. Und dann würde ich dann jetzt erst Bescheid kriegen, wann er freigegeben wird. Ich weiß da gar nichts. Jutta, er hatte die Hoffnung, dass er rauskommt. Ja, natürlich. Und es kann jetzt sein, dass eine Nachricht heute ihn erreicht hat, dass es eben doch nicht klappt mit dem Rauskommen. Hättest du es vermutet? Nein, das glaube ich nicht. Das ist bei ihm was anderes. Er war Hyperkinetiker. Und er musste Phosphatallergie. Wir haben die ganze Zeit, der hat auch einen Betreuer gehabt, weil er mehrere Sachen gemacht hat. Und wir haben immer darauf, dass er in eine psychiatrische Behandlung kommt. Mhm. Beschreib doch mal, was ist Hyperkinetiker, sagst du? Zappelphilippe. Also überaktiv. Hyperaktiv. Mhm. Mhm. Und er sollte in eine psychiatrische Behandlung. Mhm. Und der Betreuer und der Rechtsanwalt, wir haben immer gesagt, dass er stark suizidgefährdet ist, weil er es schon mal gemacht hat. Aber der Staatsanwalt und der Richter, die haben uns nicht geglaubt. Und ich gebe jetzt denen auch die Schuld. Mhm. Mein Sohn gehörte nicht dahin, sondern der müsste psychiatrisch untersucht werden sollen. Weswegen war er denn im Gefängnis? Der war da in eine rechtsradikalen Szene reingeraten und dann haben die jemanden zusammengeschlagen. Mhm. Aber diesem Mann geht's wieder gut und ist auch schon aus dem Krankenhaus raus. Also so viel hätte dem Frank da gar nicht mehr, hätte gar nicht mehr kriegen können. Wie lange war er jetzt im Gefängnis schon? Vom 7. Januar. Vom 7. Januar. Und wie lange hätte er regulär bleiben sollen, müssen? Weiß ich nicht, der war ja erst in U-Haft. Mhm. Ich weiß es nicht. Ach so, die Gerichtsverhandlung stand jetzt noch an, die oder? Stand noch an. Ach so. Mhm. Aber es ging jetzt darum, der hätte auch im Januar, der hat sich das durch die Schiete selber versaut, er sollte in einem Jugenddorf da seine Lehre beginnen. Mhm. Das hat er sich dann erstmal auch versaut, aber die Lehrstelle, die stand für ihn noch offen, das war alles noch frei. Mhm. Und darauf haben wir jetzt auch hingearbeitet, dass er da hinkommt. Aber erstmal die psychologische Untersuchung. Mhm. Und der war auch bei einem, der Richter hatte auch ein Gutachten angefordert, vor drei Wochen ist er auch vom Gefängnis aus zu dem Gutachter gefahren. Mhm. Und der Gutachter hat ihn auch beurteilt und hat gesagt, das stand gut für ihn. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum er jetzt diese Scheiße gemacht hat. Ist er jetzt zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder gab es schon öfters Probleme mal früher? Ja, es gab schon mal Probleme, aber nicht, dass er irgendwie verurteilt wurde oder sowas, das nicht. Mhm. Ist es dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn. Mhm. Der ist älter, aber der ist 23. Hattest du denn deine Probleme mit ihm früher so in der Familie auch? War er ein eher ein schwer zu erziehendes Kind? Der war schwer zu erziehen. Der war auch jetzt 5 Jahre im Heim, wie gesagt. Mhm. Und ist dann letztes Jahr nach der Schulentlassung, hat er hier ein Apartment, aber betreutes Wohnen gehabt. Dadurch hat er auch den Betreuer gehabt. Mhm. Also Probleme hatte ich schon immer mit ihm. Mhm. Aber das ist kein Grund, sich aufzuhängen. Wie war denn gestern so die Stimmung, als ihr miteinander geredet habt? Auch irgendwie an und für sich ganz gut. Mhm. Aber ich wollte erst morgen hinfahren. Ich weiß nicht warum. Ich habe gestern die Besuchserlaubnis geholt und irgendwas hat mich getrieben, dahin zu fahren. Mhm. Als wenn ich weiß nicht, voraus, also, als wenn ich nochmal sehen musste. Aber er war gut drauf. Er erzählte noch über den Rechtsanwalt und alles. Also dann muss es ja doch eher vielleicht doch eine Kurzschlusshandlung gewesen sein. Das hat er sich bestimmt nicht vorgenommen gehabt. Nein, das glaube ich nicht, weil wie er sich verabschiedet hat, jetzt nächste Woche ist Ostern, hat er mir noch alles erklärt, was er haben will, weil Ostern kann ich da so ein Osterpaket mitbringen. Mhm. Da hat er mir noch alles gesagt, was er gerne haben möchte. Mhm. An Essen, an Süßigkeiten und so Sachen. Hat er mir alles noch aufgeschrieben, was er da haben möchte. und etwa nicht vorauszusehen, dass das passiert. Mhm. Als du dich von ihm verabschiedet hast gestern, das war auch ein ganz normaler, freundlicher Abschied. Ganz normal. Mhm. Hatte er eine Einzelzelle? Ja, die haben alle da Einzelzellen. Mhm. Aber er sagte mir, weil er da einen Bekannten drin hat, er hat einen guten Freund, dass er einen Antrag gestellt hätte, dass er mit denen auf Gemeinschaftszelle kommt. Mhm. Dass er nicht mehr so allein ist und er sagt, er hat gute Hoffnung, dass das genehmigt wird. Aber es war nicht vorauszusehen. Jetzt hat der Pfarrer dir diese schlimme Nachricht überbracht. Ja. Hat der denn irgendwas vielleicht doch noch versucht, dir zu erklären oder irgendwie das zu kommentieren? Der konnte nicht. Der hat nur gesagt, Kannte er deinen Jungen dann? Hat er sich vorher. Ja, der hätte ihn ein, zwei Mal in den 3 Monaten gesehen. Also, ich wüsste nicht, dass er den so kannte. Mhm. Der hat nur gesagt, den haben sie heute Morgen in der Zelle gefunden. Mhm. Mehr weiß ich noch nicht. Das andere höre ich vielleicht von der Tasse, weil ich weiß nicht, ich kapiere es noch nicht. Mhm. Hast du sonst mit irgendjemandem heute aus der Anstalt geredet? Mit dem Direktor, weiß ich, mit irgendjemandem von da? Nein, ich habe von die Nachricht erstmal um 18 Uhr bekommen. Um 18 Uhr erst? Ja. Obwohl man ihn heute Morgen gefunden hat? Ja. Und das ist ja auch wieder was. Ja, ich finde das auch ein Hammer. Mhm. Wie sieht denn das jetzt so die nächsten Tage aus? Hat der Pfarrer dir das erklärt, wo du wann hingehen kannst, mit wem du... Nein, der Pfarrer, der hat gesagt, der will morgen früh die Staatsanwalt anrufen und will mir dann Bescheid sagen. Mhm. Also, und den Betreuer habe ich auch angerufen, der will sich auch drum kümmern. Mhm. Der will mit dem Gefängnis da reden und alles. Ich meine, das nehmen die mir schon dann ab. Mhm. Und der Betreuer kommt morgen früh auch. Mhm. Aber es ist noch nicht klar, wann du deinen Jungen sehen wirst, oder? Nein, ich glaube es erst, wenn ich ihn gesehen habe. Ich kann es so nicht glauben. Wie hast du ihn jetzt? Das ist ja eine ganz, ganz schlimme Nachricht, vor allen Dingen, wenn die einen so unerwartet trifft. Natürlich. Wie hast du denn heute den Abend verbracht? Was hast du getan? Die ganzen Freunde waren hier, meine Familie, meine Mutter. Mein Bruder, mein Sohn, die waren alle hier. Mhm. Die wollten nur hier, aber ich wollte nicht. Und dann war auch der Notarzt da, der hat mir auch was zur Beruhigung gegeben. Mhm. Was ist denn mit dem Vater des Sohnes? Der wohnt im Saarland, wir sind schon lange geschieden. Mhm. Hast du ihn informiert? Oder den habe ich informiert, ja. Mhm. Der wollte dann auch kommen. Hat denn dein Sohn einen regelmäßigen Kontakt zu seinem Vater gehabt? Ja. Das schon. Mhm. Wir waren so freundschaftlich getrennt. Wir haben keinen Hass oder Streit gehabt. Also, der war auch in den Sommerferien mal da und so. Also, da ist kein Hass und kein Streit. Wir haben uns so getrennt. Also, jetzt habe ich ja gerade auch daraus gehört, was du gesagt hast, dass du auch den Behörden einen großen Vorwurf machst. Dass sie, weil wir immer so ganzen Monate, weil mein Sohn schon mal in der Psychiatrie 2 Jahre war. Mhm. Und da stand auch drin, und dass er suizidgefährdet ist. Mhm. Und hat dir dann keiner geglaubt. Mhm. Und sonst hätten die ja drauf achten können. Mhm. Und das gebe ich ihnen auch die Schuld. Ja. Hast du schon, oder habt ihr in der Familie gerade schon irgendwas überlegt, dass ihr das vielleicht einem Rechtsanwalt übergeben wollt? Ich möchte das einem Rechtsanwalt übergeben. Ich würde dir das auch raten und empfehlen. Ja. Auf jeden Fall, wenn du diese Vermutung hast, dass das nicht ordentlich, dass dein Junge nicht ordentlich behandelt worden ist, hängt es an die große Glocke. Mach ich auch. Unternehmt was, ja. Nur ich möchte jetzt, muss ich ja erst abwarten, was da vom Staatsanwalt kommt. Mhm. Das ist natürlich alles sehr schlimm, weil... Dass ich erstmal was in der Hand habe. Ja, im Moment überwiegt natürlich auch die Trauer und da hat man wahrscheinlich andere Sorgen, als sich um irgendwelche formalen Dinge zu kümmern. Und der Schmerz ist da. Ja. Mhm. Jetzt bist du heute Nacht ganz alleine? Nein, ich bin nicht alleine. Also, die haben mich nicht alleine gelassen. Also Jutta, ich möchte sagen, dass mir das sehr, sehr, sehr leid tut. Und möchte mein Beileid aussprechen. Das ist sehr, sehr schlimm, was du erzählst. Ich bin auch froh, bei dir mal durchgekommen zu sein. Ich würde mal sagen, dann besteht noch ein bisschen mehr Zeit, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, jetzt gleich noch ein bisschen reden oder auch ein bisschen länger, solange du möchtest, reden könnt. Ich sage dir mein Beileid nochmal und hoffe, dass der Fall auch richtig geklärt wird und so es einen Schuldigen geben sollte, der das vielleicht zu verantworten hat, dass dieser zur Verantwortung gezogen wird. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, Jutta. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 39 und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 41 auf die Sekunde genau, hier ist Radio 1 Live. Das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, kein vorgegebenes Thema. Ihr könnt hier ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Weiter geht es jetzt mit Alexandra und Alexandra ist 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon, Alexandra? Ja, ich bin schon ganz nah. Hm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht gar nichts. Was ist dein Thema? Mein Thema, ich habe eine Tochter, die wird jetzt nächsten Monat ein Jahr alt. Mhm. Und ich habe mich vorletztes Jahr von meinem damaligen Freund getrennt. Nee, letztes Jahr. Mhm. Und der auch der Vater des Kindes ist. Ja, ich habe die Vermutung, dass meine Tochter die Tochter von meinem Ex-Freund ist, richtig. Mhm. Du hast die Vermutung, du bist nicht sicher. Ich habe die Vermutung. Mhm. Und zwar habe ich mich von ihm getrennt, bin dann also kurz drauf zu meinem jetzigen gezogen. Mhm. Und die Zeitspanne so dazwischen, die war so kurz, dass ich also auch ruckzuck schwanger war. Und ja, jetzt stehe ich da und weiß nicht, wer der Vater meiner Tochter ist. Und dein jetziger Freund denkt, das ist sein Kind. Genau, richtig. Mit dem du auch zusammen lebst. Ja, genau. Mhm. Und seine Mutter sagte mir allerdings damals, dass er zeugungsunfähig wäre. Und er könnte zu 90% gar keine Kinder zeugen. Das hat die Mutter dir gesagt. Warum sagt er dir das selbst nicht? Ja, er hat es mir angedeutet, aber die Eltern von ihm haben mich dann halt aufgeklärt, mehr oder weniger. Aber war er denn dann nicht sehr erstaunt, als du dann plötzlich schwanger warst? Ja, es war ihm eigentlich mehr oder weniger egal, hatte ich das Gefühl. Das heißt, du meinst, er hat auch mit dem Gedanken gespielt, es könnte gar nicht von ihm sein? Ja, richtig. Mhm. Aber ihr habt nie drüber geredet? Nee, eigentlich nicht, weil er hat doch schon gesagt, wenn ich mal irgendwann gehen sollte, er würde keinen Unterhalt zahlen wollen, er würde dann bei seiner Firma aufhören und ihm wäre das eigentlich auch ziemlich egal. Momentan bin ich bei meiner Mutter und ja, ich musste mal einfach ein bisschen ausspannen, weil ich bin momentan so fertig, dass ich irgendwo keine Lust mehr habe, zu gar nichts mehr, weil ich tendiere noch sehr zu meinem damaligen Freund. Ich habe da auch vielleicht viel verkehrt gemacht, aber... Das heißt, dass er dieses Kind, das Kind, dein Kind, auch gar nicht so akzeptiert? Nee, ich habe das Gefühl, dass er das nicht akzeptieren kann. Mhm. Er kann auch nicht mit ihr umgehen, ich muss sie überall mit hinnehmen, ich geht er denn doch wahrscheinlich nicht davon aus, dass es seine Tochter ist, ne? Ja, vermutlich. Mhm. Seine Eltern dagegen sagen mir aber platt vors Gesicht, das ist von scheißegal, wer der Vater ist. Wir akzeptieren es auch so, nur... Ich hätte ja schon gern irgendwo die Gewissheit, wer dein Vater ist. Mhm. Ja. Wobei, das finde ich ja schon wiederum nett von deinen Schwiegereltern, dass sie sagen, uns ist das egal, wir nehmen das Kind so an. Das ist ja nett, finde ich. Sie könnten ja auch jetzt irgendwie dir die Hölle heiß machen und sagen, ah, das ist, gar nicht unser wirkliches Enkelkind. Ja, klar. Mhm. Hast du denn noch Kontakt zu deinem Ex-Freund? Nein. Warum nicht? Tja, warum nicht? Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich eigentlich bei der Nacht- und Nebel-Aktion abgehauen. Mhm. Weil das hat irgendwo alles nicht mehr geklappt. Ich hatte damals eine Fehlgeburt, da war ich schwanger von ihm. Mhm. Und nach dieser Fehlgeburt hatte ich den Eindruck, dass er sich immer mehr von mir entfremdet hat. Und wir haben auch nie darüber reden können, weil er sich immer so vor mir verschlossen hat. Und dann habe ich circa anderthalb Jahre um seine Liebe gekämpft, bis ich meinen jetzigen kennenlernte. Ja, und ich denke mal, das war irgendwo die Flucht von meinem damaligen. Ich wollte einfach einen neuen kennenlernen, der mir das gibt, was ich da nicht mehr bekommen habe. Aber das kriegst du nicht. Genau. Ich bin dann. Und das Verhältnis im Moment zu dem Neuen ist alles andere als rosig. Ja, richtig. Mhm. Liegt es denn jetzt nur in Anführungszeichen daran, dass er mit dem Kind nicht so sich so verhält, wie es eigentlich normal wäre? Oder habt ihr sonst auch viele Schwierigkeiten miteinander? Ja, ich würde das sagen. Eigentlich so, wie du das schon sagtest. Und andersrum hatten wir auch viel Probleme, während ich schwanger war. Er hat mich während der Schwangerschaft geschlagen. Dann, geschlagen hat er dich? Ja, habe ich zweimal Blutung gehabt, habe gedacht, ich würde mein Kind wieder verlieren. Dann haben meine Eltern mich von da weggeholt. Dann bin ich hier runtergezogen, habe eine Wohnung vom Amt bekommen. Und dann kam er nach 4 Monaten wieder und bat mich so gesehen auf Knien zu ihm zurückzukommen. Er hatte sich geändert. Hat er sich geändert? Nee, davon merke ich leider nicht so viel. Hat er dich normal geschlagen? Nein, das ist jetzt nicht mehr. Ich meine, dann hätte dieses Thema ein neuer Freund eigentlich schon erledigt sein müssen, nachdem der dich in der Schwangerschaft geschlagen hat. Da gibt es überhaupt keine Entschuldigung, keine Erklärung, gar nichts für. Da macht man nur die Tür auf und sagt, raus. Ja. Nun liegt dir aber viel daran zu wissen, wer der Vater des Kindes ist. Und ich glaube, dem Kind wird das irgendwann auch sehr viel bedeuten, zu wissen, wer ist mein Vater. Wieso lässt du keinen Schwangerschaftstest machen? Keinen Vaterschaftstest machen? Ja, das ist mit dem Finanziellen abhängig. Kostet 5.000 Mark, ne? Richtig. Hast du da schon mit dem Jugendamt beispielsweise mal drüber gesprochen? Nee, eigentlich auch noch nicht. Ich habe heute zu meiner Mama gesagt, dass das die nächste Alternative wäre, sich da irgendwo, wie sagt man jetzt, Perspektiven anzuhören, wie und was man zu beraten, einleiten beraten kann, zu. Welche Schritte man einleiten kann. Weißt du denn, wo der vermutliche Vater des Kindes lebt, könntest du zu dem Kontakt herstellen? Ja. Du kennst ihn gut. Ja. Was meinst du denn, wie er reagieren würde, wenn er erfährt, dass er wahrscheinlich ein Kind hat? Oh Gott, ich glaube, er würde dann das Erste, was er sagen würde, ich glaube, du willst ein Kind unterjubeln, oder? Aber meine Eltern und meine ganzen Bekannten, die mich von klein auf an kennen, die sagen alle, dass mein Kind keine Ähnlichkeit mit meinem jetzigen Freund hat, sondern eher mit dem Ex-Freund. Und das versuche ich natürlich immer zu verdrängen und sage dann, ich spinne doch. Und aber irgendwo, umso älter sie wird und wenn ich ihn zurück in mein Gedächtnis rufe, dann... Also ich finde auch, dass du klare Verhältnisse schaffen musst. Für einmal für dich und eben auch, was ich sehr wichtig finde, für das Kind später mal. Und daher sind diese Schritte, die du da vielleicht jetzt auch schon angedacht hast, zumindest sich erstmal rundherum zu informieren, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht da irgendeine Unterstützung oder finde ich schon sehr richtig und sehr wichtig. Ja. Sehr wichtig, Alexandra. Ja. Und was die jetzige Beziehung betrifft, welche Gefühle empfindest du denn für diesen Mann, diesen Freund? Ja. Meine Mama sagt immer, den liebst du doch sowieso nicht mehr. Liebst du ihn denn? Das weiß ich selber nicht. Vielleicht bleibe ich auch nur deswegen noch bei ihm, weil wir eben halt dieses Kind zusammen haben. Ich bin selbst ein Scheidungskind. Ich weiß, wie ich darunter gelitten habe, dass mein Vater mich meiner Mutter weggenommen hat. Ich habe meine Mutter 16 Jahre nicht gesehen, habe seit meinem 18. Lebensjahr den Kontakt zu ihr hergestellt. Und aber du kannst jetzt auch nicht zwanghaft eine Harmonie da stricken. Alexandra, und ich sage immer, dass ich es besser finde, wenn ein Kind bei dem Vater oder bei der Mutter alleine aufwächst und das ist alles in Ordnung, als in einer Beziehung, die nicht in Ordnung ist. Ne? Und wenn du schon, wenn man auf die Frage, liebst du diesen Menschen, die Antwort bekommt, ja, ich weiß es eigentlich nicht, heißt das für mich immer, nein, ich liebe den nicht mehr. Ne? Denn wenn man liebt, dann sagt man ja. Ja. Also sind da ganz viele Sachen bei dir, glaube ich, jetzt zu erledigen, ne? Einmal eine Klärung zu finden mit dem aktuellen Freund. Mhm. Vermutlich eine Trennung. Mhm. Darauf läuft es ja hinaus. Und dann eben zu klären, wer ist der Vater meines Kindes. Ja. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht auch nochmal reden? Vielleicht hat sie auch noch einige Ideen, wie man das auch ein bisschen kostengünstiger irgendwo hinkriegt oder was da eine Unterstützungsmöglichkeit gibt. Ja, wäre eigentlich eine Alternative. Machen wir so. Wir rufen dich gleich nochmal an und ja, dann wirst du mit Elke sprechen. Alles klar. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian. Die Maike ist jetzt dran und die Maike ist 17. Stimmt Hi, das? Domian. Hallo, Maike. Na? Also, ja. Du hast mich auch angerufen. Ja. In tiefer Nacht. Ja. Und um was geht's denn? Mein Freund hat mich am 2. April sitzen gelassen, sozusagen. Was? Sitzen lassen? Ja, er hat gesagt, na gut, er hat mich halt nicht verlassen, so. Am 2. Und, April? Ja, am 2. April. Und er hat das aus dem Grund getan, weil wenn ich ihn einmal in der Woche anrufe und ihn einmal in der Woche sehen möchte, das würde ihn nerven. Und eine Nervensäge will er nicht als Freundin haben, hat er gemeint. Also das ist ihm zu viel einmal in der Woche? Ja. Im Klartext. Wie lange wart ihr denn miteinander zusammen? Ja, wir hatten nicht so einen bestimmten Zeitpunkt. Ich denke mal so fast 1,5 Jahre. Anderthalb oder ein halbes Jahr? 1,5. 1,5 Jahre? Ja. Mhm. Und in diesen 1,5 Jahren habt ihr euch offensichtlich dann sehr selten gesehen, wenn ihm einmal in der Woche schon zu viel war, oder? Am Anfang war das ganz anders. Da hat er sich auch öfter gemeldet. Er hat mir auch Faxe geschrieben. Er hat mich auch angerufen. Mhm. Dann hat er, also er hat mir nur ein einziges Mal in den 1,5 Jahren gesagt, dass er mich liebt. Mhm. Und wenn ich das gesagt habe und habe gefragt, ja, liebst du mich denn auch noch, hat er gesagt, nö, du bist unlieb oder ich weiß es nicht. Mhm. Und wie alt ist denn der junge Freund? Der ist 25. Wie alt? 25. Also eine Stange älter als du. Ja, gut. Nee, das ist ja auch egal. Ich stell's nur so fest. Wohnt der denn bei dir in deinem Ort oder in deiner Stadt? Ja, wir sind umgezogen von dem Ort, was ein Ort von dem von der Stadt weg ist. Also ich wohne in Kassel sozusagen. Mhm. Und das war dann in dem Ort, wo ich gewohnt habe, das war so 2 Kilometer von ihm entfernt. Ah, also es ist ja gar kein Problem gewesen, sich sehr oft zu sehen. Habt ihr denn am Anfang, als ihr zusammen wart, wenigstens so die Wochenenden miteinander verbracht oder war das auch nicht so dolle? Ja, ein Tag. Ein Tag? Ich bin um 3 oder 4 bin ich dann am Samstag oder am Freitag zu ihm und dann hat er mich immer am Samstag oder am Sonntag wieder weggebracht. Mhm. Und er war dann auch immer im Laufe des Tages knatschig zu mir. Mhm. Er wollte mich irgendwie loswerden, das habe ich auch gemerkt. Und er ist mir auch Ende letzten Jahres fremdgegangen. Er hat gesagt, er hat das öfter auch gemacht. Aha. Und dann hat er mir das gesagt, mit seiner Ex-Freundin war das. Mhm. Und Maike, und die letzten Wochen und Monate, so seit Weihnachten oder so, wie oft habt ihr euch da so im Durchschnitt gesehen? Pro Monat, frage ich mal. Also am Anfang, also wo das wieder mit uns war, dann hat er sich öfter bei mir blicken lassen und... Ja, ich meine jetzt die letzten Monate, also seit Weihnachten. Ja, das meine ich ja. Mhm. Die ersten Wochen, nachdem das dann war, wo er mir das gebeichtet hat, da hat er sich öfter bei mir gemeldet, hat mir auch öfter mal Mails auf mein Handy geschrieben, so ganz liebe und dann mittlerweile... Dann ging es auch, ich habe keine Zeit am Wochenende, du musst dann noch bis nächstes Wochenende warten. Also wenn ich jetzt mal tippe, habt ihr euch pro Monat einmal gesehen? Ja, so ungefähr. Ja. Und jetzt hat er noch gesagt zum Schluss, einmal in der Woche ist ihm zu viel zu telefonieren. Ja, das verstehe ich auch nicht bei ihm, aber ich Maike, weiß nicht. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ich glaube das nicht nur, ich bin davon... sehr überzeugt, nachdem ich das jetzt gehört habe, was du erzählt hast. Ja. Sei froh, dass er weg ist. Ja, aber er war mein erster richtiger Freund hast du Besuch da? Ja, mein Bruder, so. Ja. Ich dachte, ich höre eine andere Stimme. Vergiss es, buch es ab als Vergangenheit. Sei froh, dass er weg ist. Was willst du denn von ihm? Ich liebe ihn aber noch. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Du musst also einfach jetzt aushalten, dass er weg ist. Und was liebst du denn einen Menschen, der dich so blöd behandelt hat, Maike? Das weiß ich ja selber nicht. Ja. Ich vermisse ihn nur so schrecklich und ja, ich sage, dass ich ihn so interessiert. Aber Maike, was vermisst du denn? Du hast ihn doch gar nicht gehabt mehr die letzte Zeit. Was war denn das für eine Beziehung? Das war doch nichts mehr. Ja, du liebst irgendetwas, was es gar nicht gibt. Du liebst ein Bild von einem Menschen, aber der, wie der sich in der Wirklichkeit dir gegenüber verhalten hat, kannst du doch in der Pfeife rauchen. Was? Ja, mein Bruder sagt gerade, ich soll ihm mal sagen, wie fies der Schluss gemacht hat. Mhm. Ich hatte ihn an den Sonntag hier angerufen am 2. April. Ich habe gefragt, ja, sehen wir uns denn mal heute? Und dann hat er gesagt, denke ich nicht. Da bin ich schon sauer geworden. Ich mag sowas nicht, ne? Und da habe ich gesagt, ja, wie sieht's denn aus mit morgen? Weil er musste dann in der Woche nach Wiesbaden, er musste da Schule machen, er ist ja noch Auszubildender. Und dann hat er gesagt, habe ich keine Lust. Und dann bin ich noch saurer geworden, habe ihm gesagt, was ich davon halte, wie er sich mir gegenüber verhält. Und da hat er gemeint, ja, ich würde nerven. Da habe ich gesagt, wieso willst du nicht mehr mit mir zusammen sein? Und hat er gemeint, es ist ihm alles zu blöd. Er will nicht mit nervenden Leuten zusammen sein. Da willst du jetzt Schluss machen. Was willst du denn noch hören? Der liebt dich nicht. Der liebt dich nicht. Und wenn du ihn liebst, dann musst du diese Liebe kaputt treten in dir. Zur Liebe gehören übrigens immer zwei Leute. Der liebt dich nicht und der hat dich richtig mies behandelt. Vergiss diesen Typ. Es gibt so viele nette Jungs. Such den anderen. Gib mir mal eben deinen Bruder, wenn er mag. Ja, ich wollte nur was sagen. Ja. Der hat ja so viel Schluss gemacht an dem Tag, da bin ich echt 1000 Tode gestorben. Das hat mir so weh getan. Mhm. Mein Herz ist richtig gebrochen. Meine Mutter hat mir gesagt, ich wäre selber dran schuld. Mhm. Weil ich... Maike, das ist jetzt ein blöder Spruch von jemandem, der vielleicht ein bisschen älter ist. Ein bisschen ist gut, älter ist als du. Glaubst du mir, das ist ganz normal. Und das passiert einem immer wieder im Leben, dass man 1000 Tode stirbt, weil man jemanden verliert, den man irgendwie vielleicht noch gerne hat. Aber der ist es nicht wert, dass man ihn gerne hat. Du, weißt du, was immer die beste Methode ist, sich jemanden aus dem Sinn zu schlagen, indem man sich immer wieder vor Augen hält, wie schlecht der einen behandelt hat. Nimm die ganzen schlechten Eigenschaften immer wieder dir vor Augen und verbiete dir, an die schönen Sachen zu denken. Das Schlechte überwiegt. Gib mir mal bitte mal schnell deinen Bruder noch. Ja, okay. Hm? Ja. Du bist der Bruder. Ja, genau. Wie heißt du? Heiko. Heiko. Die Maike ist ja ziemlich fertig, Heiko. Ja. Ne? Hast du mitgehört, was ich gerade gesagt habe? Ja, ich habe das alles mitgehört. Ich hoffe, dass du meiner Meinung bist. Ja, es fing ja damals schon an, dass ich kenne ziemlich viele Kumpels von ihm auch. Mhm. Und es fing ja damals schon damit an, dass die mir sagten, ja, er wurde mit so und so einer Person gesehen. Mhm. Und es war seine Ex-Freundin im Spiel, mit der hat er auch mehrere Male was gehabt in der Zeit, wo er mit meiner Schwester zusammen war. Heiko, ich glaube, wir brauchen das gar nicht mehr zu vertiefen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er ein Arsch ist, ne? Was das Verhalten gegenüber deiner Schwester anbelangt. Ich wollte jetzt mal ganz kurz mit dir nur reden, um dir zu sagen, dann hilft deiner Schwester ein bisschen über den Schmerz hinweg. Sowieso. Ne? Und hilf ihr, ich habe ihr gerade gesagt, sie soll sich immer vor Augen halten, die schlechten Charaktereigenschaften, was er ihr alles angetan hat. Das hilft immer so ein bisschen, wenn man noch so ein Liebesträumen schwelgt. Mhm. Weil sie ist ja ziemlich fertig mit Nerven, ne? Ja, ich bin ja auch immer da, wenn irgendwas ist, wenn es wirklich nicht irgendwie aushält und irgendjemanden braucht, bin ich auch da. Mhm. Dann kann sie auch zu mir Und sie sagen, soll bloß keine Dummheiten machen und nochmal schreiben oder anrufen oder irgendetwas. Sie macht sich nur lächerlich. Ne? Ja. Schlussstrich drunter. Sie kann eh nichts mehr retten. Das ist alles gegessen. Und der hat deine Schwester schlecht behandelt. Das reicht schon aus, um zu sagen, Niet und Tschüss. Ne? Ja. Der Witz war ja auch. Und nachdem er da fremdgegangen war, was meine Schwester schon erzählt hatte, da war er ja nochmal mit ihr wieder zusammen. Mhm. Und da habe ich ihr schon gesagt, sie hätte da gleich einen Schlussstrich. Ja, klar. Na gut, das ist jetzt Vergangenheit. Deshalb muss jetzt der Schlussstrich ganz dick sein und endgültig. Ne? Mhm. Grüße nochmal die Maike herzlich von mir und ich sage auch Schluss zu dir, Heiko. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's heute Nacht. In der Technik war Annette Bastian und morgen haben wir wieder eine Themensendung und das Thema Morgen heißt die schlimmste Zeit meines Lebens. Erzählt mir von so finsteren Tagen, die ihr hattet in eurem Leben, in eurer Biografie und vielleicht auch und hoffentlich, wie ihr da rausgekommen seid. Vielleicht geht es euch heute blendend und ihr habt auch Tipps an andere, wie man aus üblen und finsteren Zeiten herauskommt. Morgen Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Thema bei Domian, die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.